hören NDR Info bis hierhin mit Simone Friedrich. Nach den Nachrichten geht's gleich weiter mit dem Mittagsecho und mit Holger Senzel. Bundesfinanzminister Schäuble hat den Beschluss verteidigt, Griechenland mehr Zeit zu geben, um seine Schulden abzubauen. Grund dafür sei die schwächere Weltwirtschaft und die Rezession in dem Land, sagte er bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen.